Mit den Jungs aus Cali, kaufst Minister in Berlin. Du kennst dich aus in den Palästen, vom Präsidenten und der Queen. Hey, hey, hey, du bist der Schattenmann. Hey, hey, hey, der sich was leisten kann. Du baust Papierflieger aus Aktien, auf die Fasche kommt's echt nicht an. Und kommt dir eine in die Quere, lächelst du nur kalt. Und kaufst dir einen alten Richter und den süßen jungen Staatsanwalt. Hey, hey, hey, du bist der Schattenmann. Was leisten kann. Du traust dich nie ans Licht. Es ist sicherer, man sieht dich nicht leisten, die kosten ja zu viel Zeit. Stattdessen kaufst du lieber Lagerfeld, der schneidet deine Frau ein Kleid. Du lässt dir deine Noten kommen, du traust dich nicht mehr aus dem Haus. Deine Zeit ist abgelaufen, dein Spiel ist schon bald aus. Verstecken kann.